The verse is short, so this song. Ey, lass es rollen, Baby. You can't go wrong. Catch me on, bring the rock, never tell them nothing. Tell them nothing, never tell them nothing. Catch me on, treat them rough, never tell them nothing. Cause that's what gets resolved. Let them cry, let them sigh, tell them nothing. Hallo. Hallo, ich bin's. Ach, da bin ich ja mal ruhig. Ich habe nur mal kurz eine Frage. Ach so. Und zwar, was du dir eigentlich zu Weihnachten wünschst, wollte ich von dir mal wissen. Ach so, das heißt, alle wichtigen Erörterungen erledigst du dann am Telefon. Ja, jetzt nicht unbedingt, aber ich bin halt gerade dabei, so einen Zettel zu schreiben hier. Ja, das ist schön. Weißt du denn schon, was du gerne zu Weihnachten hättest? Bier. Wie bitte? Bier. Spinnst du, man lässt sich doch kein Bier zu Weihnachten schenken. Warum nicht? Das bringt's doch nicht. Wieso bringt es das nicht? Ja, zu Weihnachten lässt man sich Sachen wie Rasierwasser oder sowas schenken. Rasierwasser ist teurer als Bier. Darum geht's doch gar nicht, jetzt sei nicht so bescheiden. Wieso denn? Du denkst immer, du hast kein gutes Rasierwasser verdient, du musst dich auch einfach mal wichtig nehmen. Versuchen wir mal. Ja, versuch es einfach mal. Dann hast du jetzt hier aber auch eine tolle Lebensregel aufgestellt, irgendwie, nimm dich wichtig. Ah, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt wirklich als Lebensregel nehmen sollte. Na klar. Bin ich mir nicht sicher. Hast du Eltern? Ja, hab ich. Naja, was würdest du denn deinen Eltern mitgeben als Lebensregel? Meinen Eltern? Ja. Mein Vater, der trägt zum Beispiel immer viel zu edle Klamotten. Ah. Dem würde ich also die Regel mitgeben wollen, dass es nicht immer das Teuerste sein muss. Formulier das mal richtig als so ein Kalenderspruch. Wieso als Kalenderspruch? Ich meine, hast du denn schon Weihnachtsgeschenk für deine Eltern? Na, dieses Jahr dachte ich irgendwie an Hemden oder sowas. Teure Hemden? Ja, weil bei Hemden wird es dann nicht so super teuer. Siehst du? Und so könntest du dann schön den Spruch mit so Lötkolben in so eine Holzplatte ringravieren und hättest ein prima Geschenk. Ach so. Selbstgemacht, sieht gut aus und wäre sinnvoll. Das ist ja wirklich eine gute Idee. Ich habe ja sogar einen Lötkolben auch. Na siehst du. Und so ein Holzdings kann ich auch besorgen. Genau. Dann mache ich das. Aber es muss ein guter Spruch sein. Ach so, ja, ist natürlich ein Problem. Wieso ist das ein Problem? Na, ich habe noch nie einen Kalenderspruch entwickelt. Reimst du manchmal auch? So gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht? Nee, meistens so blöde. Wieso ist dir denn zu blöde? Na, ist ja schon mal aufgefallen, wer heutzutage alles reimt? Ach so. Da will man sich doch nicht unbedingt einreihen. Ja, ich dachte, heute kommt man auch richtig im Fetzerspruch. Kannst du da nicht so einen Spruch draus machen? Icke? Naja? Nee. Siehst du bist nämlich auch überhaupt gar nicht poetisch. Ja, man muss ja selber ja nicht so poetisch sein. Das reicht ja nur, reicht das schon aus, wenn man sich für Poesie gewissermaßen interessiert. Ich habe eine Idee, vielleicht steht ja was in meinem Sprüchebuch drin. Ich guck mal nach. Ach, du hast ein Sprüchebuch? Ja. Super. Dann hast du zu jeder Situation den passenden Spruch immer. Ja, dann mach doch mal einen Spruch zu 13 vor 1. 13 vor 1, warte mal. Hier, 1, 2, 3, im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Nicht schlecht. Das muss Tobias Knopp im letzten Teil der Knopp-Trilogie von Wilhelm Busch feststellen, wenn er seine Tochter Julchen betrachtet, die eben noch ein wohlgenährter Säugling zum pausbackigen Kleinkind herangewachsen ist. Mit diesem Zitat deutet man an, wie schnell die Zeit vergeht und wie rasch wir uns verändern. Ja. Jetzt sag ich, du wusstest es schon. Doch, doch, wusste ich schon. Aber weißt du, was Goethe gesagt hat? Was? Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Stimmt, ja. Gar nicht mal so unklug auch. Ja, ja. Aber der ist mir irgendwie zu klug. Klug wie ich selber. Aha, warte mal. Wenn einer noch so klug ist, so ist er oft doch nicht klug genug, um den Dummen zu begreifen. Ah ja. Von Friedel Beutelrock übrigens, der Spruch. Ja. Interessant. Vor allem ist der Spruch sehr weise. Ja, ist so sehr weise. Aber jetzt irgendwie sowas richtig drängend. Also ich meine, da sind ja, dann ist ja jeder Spruch weise und der Gegenteil des Spruchs ist auch wieder weise, oder? Weisheit heißt der Überlegenheit über den verblendenden Zwang, dem Verlangen nach Lust folgen zu müssen. Nicht wohl nicht schlecht, gut. Ja, hm. Das ist aber irgendwie alles nicht so richtig knackige Sprüche, ne? Ich dachte, heute kommt man auch richtig im Fetzerspruch. Ja. Na, was du heute nicht kannst besorgen, verschiebe doch auf morgen. Was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe doch auf morgen? Tja. Na, das ist jetzt die Frage, wie lautet der Spruch? Was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe doch auf morgen. Oder was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Ach, kann man glaube ich beide nehmen eigentlich, oder? Naja, wobei, was du heute nicht kannst besorgen, das verschiebe doch auf morgen. Der hat ja so eine Zwangsläufigkeit. Also wenn man es heute sowieso nicht schafft, dann muss man es ja. Ja, ist schon klar, aber so ein Spruch könnte doch auch heißen, was du heute nicht kannst besorgen, verschiebe stets auf übermorgen. Naja, aber... Meine Mutter zum Beispiel, die verschiebt selbst Dinge, die sie heute besorgen könnte, auf überübermorgen. Also, von daher wäre für die Mutter dann der etwas bessere Spruch, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Anstatt auf übermorgen, genau. Ja. Ach super, den Spruch schenke ich ihr als Lötkolbengravur in Holz. Mach aus scheiße Trillerpfeifen. Du siehst, man soll den Tag nicht vorm Abend verdammen. Ja. Außerdem besser zu spät als nie. Besser später als nie ist... besser später als nie. Es ist wohl nur noch was finden, was sich darauf reimt. Trink Wasser wie das liebe Vieh und denke, es wäre Krambambuli. Und zwar lieber spät als nie. Prima. Okay, vielen Dank für die Inspiration. Das war jetzt eine richtige Telefonfügung. Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Telefonfügung. That's what gets resolved.